Ich grüße euch auch herzlich. Danke, dass ihr hier seid und so zahlreich erschienen seid, so wie jedes Jahr. Es sind jetzt 7 Jahre her und wir sind immer noch auf der Suche nach dem Täter. Die Gefühle sind der Familie sehr, sehr, sehr, sehr schwer zu beschreiben. Es ist eine Mischung aus Angst, eine Mischung aus Enttäuschung, eine Mischung aus Wut. Und wir hoffen, dass der Täter endlich mal gefasst ist und wir Klarheit haben. Und vielen Dank, dass Sie uns unterstützen, unermüdlich unterstützen. Wir werden diese Veranstaltung jedes Jahr machen, bis der Täter gefasst ist und bis eine Gerechtigkeit zu sehen ist. Dankeschön.